Lob und Tadel, der Podcast aus Wien. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Ich bin in der Volksschule Ortnergasse im 15. Bezirk und ich bin zu Gast bei Christian Schräger. Hallo Christian. Hallo. Danke für die Einladung. Ich habe gesucht, wer könnte uns einen Einblick geben über die Arbeit als Volksschullehrer mit den Kindern von 6 bis 10, oder? Ja. Und im 15. Bezirk in Wien, das ist so, was man, darf man bei euch schon sagen, Brennpunktschule? Kann man durchaus sagen, ja. Ich bin auch eigentlich genau aus diesem Grund da, weil ursprünglich habe ich angefangen im 14., aber die Schule war direkt an der Grenze zum 15. Und nach, was weiß ich, 4 Dienstjahren plötzlich in einer Klasse zu stehen, wo 80% nicht deutsche Muttersprache haben, von denen 50% wirklich ohne ein Wort Deutsch dagestanden sind, das war eine Herausforderung. Das war Anfang der 90er Jahre. Und für mich war es aber ein unglaublich spannendes Feld. Und die, was ich von den Kollegen mitbekommen habe damals, war, na, da kann man nichts machen. Und du kannst machen, was du willst. Das hilft nichts. Und ich dachte, naja, das ist eh super, wenn ich machen kann, was ich will, dann mache ich es auch. Und ich habe mich eben sehr darauf konzentriert, was diese Kinder eigentlich mitbringen. Es waren viele türkische Kinder, es waren polnische Kinder, es waren serbische, alles aus Ex-Jugoslawien, damals noch brandaktuell die Flucht. Und es ist unglaublich viel entstanden. Und nach diesen 4 Jahren dort war dann die Situation, dass das, was ich gemacht habe, weder der Direktion noch dem Inspektor gefallen hat. Und ich habe zufällig erfahren, dass an dieser Schule hier Platz wird und habe mich sofort beworben, weil ich davon ausgegangen bin, ich kann wieder mit Kindern mit vielen Muttersprachen arbeiten. Ich wollte das einfach weitermachen. Habe es auch gekriegt. Hier in dieser Schule in der Ortnergasse im 15. Ja. Bezirk, ja. Ihr seid ja eine, man könnte schon fast sagen, eine Quotenschule. 4 Männer, 6 Frauen, so ungefähr, habe ich ein Foto vom Lehrerzimmer gesehen. Nein, es sind schon mehr. Aber es sind relativ viele Männer da. Ja. Warum bin ich zu euch gekommen? Das ist vielleicht noch eine kurze Geschichte wert. Ich habe für Österreich 1 eine Radiosendung gemacht über Muttersprachen und dieses Phänomen, dass man Sprachen eigentlich nicht wie ein Modul aus den Menschen rausnehmen kann, wenn sie in ein anderes Land gehen. Sie können das erst machen, diese Sprache ändern, wenn sie sicher genug sind. Das war so irgendwie die Quintessenz, die ich da gelernt habe. Und ich war bei euch an der Schule, eben weil du diesen Sprachenschwerpunkt zum Thema gemacht hast. Und ich weiß noch, die Tage danach, nachdem ich bei euch war, bin ich herumgegangen, habe den Leuten erzählt, die ich getroffen habe, ich habe noch nie auf einem Haufen so viele selbstbewusste Kinder gesehen. Und einer ist aus den Philippinen gekommen, der konnte noch nicht Deutsch und da ist sofort jemand eingesprungen von seinen Kollegen und hat mir das erklärt, er kommt auch aus den Philippinen, der kann noch nicht so gut Deutsch, aber er kann gut zeichnen, zeig ihm, was du gezeichnet hast. Und diese Stelle, die hören wir uns jetzt an aus diesem Radiobeitrag, weil es uns auch irgendwie eine Idee gibt, wie und welche Stimmung hier in dieser Klasse war. Bitte schau jetzt kurz her, wie man das schreiben soll. Also da musst du anfangen, das ist unser Anfangspunkt. So schön schräg hinauf und gerade hinunter. Ich sage noch einmal. Da fangst du an, so schräg hinauf und dann gerade hinunter. Und einen schrägen Strich. Ja, so einen Bogen. So, es schaut wie ein Bogen aus. Ein Lächeln. Ja? Es ist Gülçin, unsere Lehrerin. Sie hat uns gerade das A in Lateinschrift gegeben. A habe ich gelernt heute. Und gleich werde ich nach Hause gehen. Ich mache gerade Deutsch, das Latein A lernen wir und danach male ich meine Hausübung an. Und was hast du gelernt? Wie groß die Türkei ist und das und das Österreich ist 83.000 Kilometer groß. Nein, Quadratkilometer. Ja, Quadratkilometer. Und noch der höchste Berg heißt Großglockner. Er heißt 3000 Kilometer hoch. Und in eurer Klasse sind Kinder aus ganz vielen Ländern. Ja, er kommt aus Dubai, aus Philippinen, aus Türkei, aus Österreich, aus Albanien, aus Rumänien, die beiden, aus Serbien, aus Serbien, aus Serbien, aus Spanien. Tschetschenien, Bosnien, Türkei, Bosnien. Bei Unterricht sprechen wir Deutsch und bei Pause manchmal sprechen wir Türkisch. Und wenn wir aus den Philippinen kommen? Niemand ist von Philippinen, nur er. Und er kann schon Deutsch, aber nicht so perfekt. Und noch besten kann er zeichnen. Schau, du hattest einmal so einen Mann gezeichnet, dass er so kämpft. Was zeichnest du noch zu Hause oder in der Schule? Sag dir's mal. Er hat auch bei dir gezeichnet. Das ist Österreich, Philippinen und Serbien. Das ist Österreich, Großglockner, das weiß ich nicht. Das ist er, glaube ich. Philippinen. Und das ist Serbien. Serbien. Ich komme aus Peru und das liegt bei Spanien. Es liegt in Südamerika. Das war jetzt eine Mischung aus deiner Klasse und der Klasse von Andreas Bauer, der Parallelklasse. Das ist doch das, was als Desaster bezeichnet wird. Alle Länder, alle Sprachen, das ist die Katastrophe in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man sagt. Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht. Es wird zumindest so getan, als wäre es so. Und die Wahrheit liegt einfach ganz woanders. Man kann es ja genauso sehen, dass jeder etwas mitbringt aus dem Land, wo er herkommt. Und das ist unter anderem auch die Sprache, aber auch eine Kultur oder ein eigenes Leben. Und wenn man es versteht, dem Platz zu machen, dann hat man einen Anknüpfungspunkt. Eine gemeinsame Sprache ist naturgemäß notwendig. Aber die kann ja immer nur nachfolgen. Das muss man erst einmal angekommen sein, damit eine Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Ja, aber ist das so kompliziert? Braucht es so lange, bis man das rausfindet? Es ist bekannt, aber es ist nicht populär, weil damit kann man kein Geschäft machen und es ist mühsam. Es ist natürlich, es verlangt viel an sich darauf einlassen, an Zuhören, an auch die Kontrolle abgeben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass viel an dieser ganzen Deutschsprachdiskussion nichts anderes widerspiegelt als die Angst der Lehrer, ihre Kinder nicht zu verstehen und die Kontrolle zu verlieren. Und der Staat hat genau die gleichen Ängste. Also es muss alles deutsch sein, damit es kontrolliert werden kann, damit gewusst wird, was gesagt wird. Und anders kann man sich ja auch die immer wieder irgendwo aufkeimenden Muttersprachverbote nicht erklären. Das sind ja widersinnig. Aber das ist ja eine Wissensfrage. Also ich hätte vorher auch gesagt, es macht Sinn, wenn man auf Deutsch umstellt. Aber nachdem ich das bei euch gesehen habe, war es eigentlich klar, dass das eigentlich, und mit den Erklärungen dazu eben, dass das nicht so funktioniert, dass man als Mensch nicht so tickt. Das muss man einfach wissen, oder? Ja, aber es ist auch zum Beispiel wissenschaftlich eindeutig belegt, dass wenn du deine Muttersprache beherrschst, einmal eine Basis hast, auf der du aufbauen kannst und so in die nächste Sprache kommst. Bei Kindern geht das unglaublich rasch. Und da werden aber oft die Fehler gemacht, dass eben die Muttersprachen gar nicht richtig beherrscht werden. Das sind dann oft Familiensprachen, das sind Dialekte, das sind ja wirklich familiäre Vokabulare, die verwendet werden, die manchmal schon von einem Haus zum anderen schwer verständlich sind, weil dann Spezialwörter, Begriffe und so weiter vorkommen. Das heißt, man wird schauen, dass man die Muttersprache fördert und weiter ausbaut. Das wäre das Wünschenswerte und das ist auch das, was die Wissenschaft belegen kann. In Österreich leider nicht. Die Zeit, in der Muttersprachen gefördert wurden, sind vorbei. Es ist nicht mehr im Interesse. Es geht jetzt nur mehr um Deutsch. Und ich finde diesen Schritt katastrophal und wirklich bedauerlich. Es ist aber leider so, dass die Ressourcen gekürzt sind. Es geht im Moment fast alles in die sogenannte Leseförderung und es ist nur mehr rudimentär etwas da, was wirklich einer Förderung der Muttersprachen zukommt. Du bist aus dem 14. in den 15. als Lehrer, ja, und hast gesagt, du hast dich mit dem Direktor dort dann zerkracht oder sie waren dann nicht mehr so ganz begeistert, was du machst. Warum war das schwierig? Naja, man muss einmal erstens sehen, das war Anfang, Mitte 90er Jahre, also ich bin 94 hierher gewechselt. Es war einfach nicht gerne gesehen, dass ich mich wirklich auf die Kinder eingelassen habe. Wie bemerkt man das, dass es nicht gerne gesehen wird? Ich habe sehr früh zum Beispiel bemerkt, dass die Schulbücher, so wie sie existiert haben, überhaupt nicht gepasst haben auf die Kinder. Und ich habe dann zusehends darauf verzichtet, was schon anrüchig war. Mhm. Ich habe mich in der Freinet-Pädagogik engagiert und habe viel in dem Bereich an Fortbildungen gemacht und dann auch gehalten und in den Vereinen mitgearbeitet. Diese Pädagogik ist natürlich auch irgendwo anrüchig gewesen damals, obwohl es gerade eine Öffnung gegeben hat des damals noch existierenden Pädagogischen Instituts der Stadt Wien, die durchaus interessiert waren an Fortbildungen in Richtung Reformpädagogik. Ja, es hat dann immer mehr Konflikte einfach gegeben mit einer straffen Unterrichtsführung, die ich nicht für notwendig halte. Also ich halte Regeln für notwendig, ich halte Disziplin in dem Sinn für notwendig. Es hat ja alles nichts mit Laissez-faire zu tun, wenn ich jemanden die Möglichkeit gebe, durchaus in seiner Muttersprache zu reden oder in ihrer Muttersprache oder auch die Kultur mitzubringen. Ich kann nachfragen, wenn ich mich nicht auskenne. Aber ich verliere keinen Zacken aus meiner gedachten Krone, wenn ich etwas spontan nicht verstehe. Und das war damals schon ein Problem. Wie merkt man das dann, dass auf einmal ein anderer Wind aus der Direktion kommt? Naja, im Endeffekt waren es immer wieder halt geholt zu werden und gemaßregelt zu werden oder erklärt zu bekommen, dass das und das anders gehört, wo oft so Sachen einfach nur lächerlich waren. Und im Endeffekt bekam ich dann einen Anruf vom Inspektor, der mir erklärt hat, er hätte von meiner Rührigkeit gehört. Und da ich so rührig sei, erwarte er ein Versetzungsgesuch innerhalb von 5 Tagen. Mhm. Ja. Was du gemacht hast und ein... Was ich gemacht habe. In der Freinet-Pädagogik ist es, also Célestin Freinet, 1920 Frankreich, Reformpädagogik, die Selbstständigkeit der Kinder fördern. Und eine wichtige Sache bei ihm war die Schuldruckerei. Die Geschichte der Schuldruckerei ist etwas, was, glaube ich, oft sehr missverstanden wird. Wenn es wirklich so stimmt, wie es auch erzählt worden ist, also hat Freinet einmal eine gebrauchte Druckerpresse am Straßenrand gefunden, hat das dann mitgenommen und jetzt müssen wir uns vorstellen, das alles in einer Zeit, als das gedruckte Wort das staatstragende Wort war. Mhm. Also sich hinzustellen und dann mit der gleichen Technik, die einem Gesetzesgeber und der Regierung und so weiter zur Verfügung stand, die Texte der kleinen Bauernkinder abzudrucken, mhm, und in der Form auch zu vervielfältigen und zu veröffentlichen, das war schon ein revolutionärer Schritt eigentlich und eigentlich ein provokanter Schritt. Ist auch sofort geahndet worden. Es ist nicht einfach das liebe Kindergedichterl, das man da jetzt farbig hindrucken und das ist, da stempeln die Kinder hin. Es wurde auch lustigerweise, wenn ich jetzt zurückdenke, in den 90ern hat es ja oft geheißen, ah, der Freinet, das ist der mit den Stempeln, gell? Mhm. Und ich denke mir, man muss diesen radikalen Schritt sehen. Der ist wichtig für Freinet, dass er eben diese staatstragende Technologie damals zur Verfügung gestellt hat. Ich erinnere mich, als ich den ersten Laserdrucker hatte, war auch auf einmal sehr viel möglich, einen Zettel so auszudrucken, dass dir jeder ja bitte gesagt hat, wenn du ihn vorgelegt hast. Also es war einfach sehr lustig. Es war auch ganz einfach, die Zeugnisse selber zu machen. Wenn man sich ein bisschen mit dem Formatieren von Schriften ausgekannt hat und so, dann musste man nicht mehr mit der Hand schreiben. Bei uns ist es ja jetzt ähnlich. Wir haben Kopfhörer auf dem Mikrofon, hört ja sich an wie im Radio, ist aber nicht das staatliche, richtig, Radio. Freinet auch die Korrespondenzen in den Mittelpunkt gerückt. Das heißt, die Kinder korrespondieren. Sie teilen durchaus einander mit. Ja. Das heißt, es hat immer wieder Klassen gegeben in anderen Ländern, in anderen Bundesländern zum Beispiel, habe ich versucht, damals mit einigen interessierten Lehrerinnen durch die Freinet-Bewegung eben Kontakt aufzunehmen und das ist durchaus gegangen. Wir haben also quer durch Österreich von uns gegenseitig Sachen geschrieben, geschickt, Erzeugnisse wie eben Hefte, die wir gemacht haben oder Drucke, die wir hergestellt haben und so weiter und so fort. Und mir ist dann relativ bald aber der Gedanke gekommen, eben wir leben in einer ganz anderen Zeit. Das war dann langsam gegen Ende der 90er Jahre hin und da ist mir durchaus klar geworden, dass Computer, Internet, E-Mail und so weiter alles Möglichkeiten waren, die kommen würden. Das wurde, und das hat mich dann unglaublich erstaunt, eigentlich auch von vielen der Leute aus der Freinet-Bewegung völlig abgelehnt. Das war ein Teufelswerk sozusagen fast. Jetzt wäre es vielleicht interessant, ja, aus welcher Ecke du kommst, weil du ja diese Dinge mit reingebracht hast und durchaus mit einem Selbstbewusstsein reingebracht. Da braucht man ja einen Hintergrund, oder? Ich habe als erstes Englisch studiert und wusste nicht recht, kam aus Salzburg nach Wien, habe dann Mitte der 80er Jahre 2 Kinder gehabt und brauchte ganz schnell einen Job. Das eine war, ich musste zum Bundesheer, obwohl ich das nicht wollte, aber gut. Und das zweite war, was geht dann schnell? Damals war es die Lehrerausbildung. Ich habe keinen Gedanken an, ob ich Lehrer werden wollte, verschwenden. Ich wollte nur schnell irgendwo hineinkommen. Und ich muss sagen, ich bin dann erst durch die Arbeit mit den Kindern wirklich auf etwas gestoßen, was mich total fasziniert hat und was ich heute als den wunderbarsten Job empfinde. Und von deinem Hintergrund her, vom Familienhintergrund, hat Vorbilder oder? Überhaupt nichts. Nichts in der Richtung. No. Was waren also die Eltern und Großeltern? Da war Hausfrau, der Vater Uhrmacher bzw. Geschäftsführer in einem Juweliergeschäft. Großvater war auch Uhrmacher. Also das waren aber so Bereiche, die mich nicht wirklich interessiert haben. Das hat mich nie sonderlich bewegt. Aber vieles andere hat mich mehr interessiert. Also Literatur, Musik, alles Mögliche, Film. Natur an und für sich oder so. Du bist aber dann draufgekommen, dass wenn du mit Kindern zusammen bist, du einen bestimmten Standpunkt hast. Also du bist ja nicht wurscht bei Kindern. Ja, ich bin vor allen Dingen, oder vielleicht ist das die einzige Sache, es hat mich daran erinnert, dass das, was eigentlich laut Ausbildung und laut Schule, in der ich dann plötzlich auf der anderen Seite gestanden bin, nicht mehr bei den Kindern an den Tischen, sondern ich war beim Katheder, dass das einfach nicht stimmen kann, dass das nicht funktionieren kann. Warum? Ich war selbst ein äußerst unglücklicher Schüler im Grund und ich denke mir, meine Matura habe ich meiner Lästigkeit zu verdanken. Man wollte mich sicher kein Jahr länger im Gymnasium behalten. Ja. Wie war deine Volksschulzeit? Ein erschreckendes Szenario eigentlich mit einer im letzten Radl sozusagen befindlichen Volksschullehrerin, die eben halt wirklich schon sehr alt war und da waren überhaupt streng durch. Ich habe brav meine Sachen geschrieben, das konnte ich und so. Und es hat mich nicht berührt. Überhaupt nicht. Ja, wie geht das, dass ihn das nicht berührt? Man geht hin und ja, geht einfach, wieder nach Hause und macht seine Sachen. Nach Hause und es ist nichts, wo ich sagen würde, das ist eine Frage, die ich mir schon manchmal stelle, würde ich diese Lehrerin besuchen gehen. Irgendwann. Ich würde sagen, nein. Emotionell keine Verbindung? Überhaupt nicht. Das meine ich mit, es hat mich nicht gerührt oder berührt. Ja. Und vielleicht ist es auch dieser Mangel, der mich dann interessiert hat oder eben auch zu sehen, wie ich zuerst schon sagte, die Geschichte mit den Schulbüchern, die ich einfach in den meisten Fällen als wirklich verfehlt empfinde und wo sich die Kinder nicht drin spiegeln oder wo es nicht darum geht, dass die Kinder gefördert werden. Die Kinder müssen etwas nachmachen, nachexerzieren. Und das ist so eine Sache, wo auch die Lehrplanformulierungen denen nicht entsprochen wird. Es soll eine Erziehung zur Selbstständigkeit stattfinden. Das ist einer der ersten und wichtigsten Sätze im Lehrplan. Wie soll das gehen, wenn ich jedem Kind vorlege, was es zu tun hat und dann zufrieden bin, wann das zufriedenstellend erfüllt ist? Wie kommst du auf die Idee? Ich meine, welches Selbstbewusstsein reitet dich? Ich nehme manche Dinge ernst und ich denke mir einen Satz, wie eine Erziehung zur Selbstständigkeit bedeutet, du musst imstande sein, ein bisschen mehr als eine Anleitung zu erledigen, die formuliert ist. Und ich weiß es nicht, warum, aber ich glaube einfach dran. Aber da dürfte es ja eigentlich niemanden geben, der etwas dagegen hätte. Das ja, unterschreibt ja das, jeder. Das ist dann das, was ich dann sehr naiv auch glaube und nicht damit rechne, dass dann um die Ecke ziemlich viel daherkommt, was Gegenwind bereitet, obwohl ich mir viel mittlerweile natürlich erklären kann. Es ist selbstverständlich, wenn ich sage, ich finde die Schulbücher nicht gut, bedrohe ich einen Markt, der ja verzweifelt versucht, so viel wie möglich an Gewinn zu machen. Wenn ich mir anschaue, diesen Sommer, Ende August, an einer Buchhandlung vorbeigehe und ich sehe eine ganze Auslage voll mit Lernen Sie mit Ihrem Kind für die Vorschulstufe, für den Kindergarten, für das, für die Bildungsstandards, für das. Und da gibt es auf einmal 100.000 Dinge, die dort vorgefertigt liegen. Dann denke ich mir, oh Gott, es geht wirklich alles in die falsche Richtung. Weil was kann dort drinnen stehen? Ich meine, sicher nicht ein lebendiges Lernen, nicht ein entdeckendes Lernen, nichts, was in eine Richtung von Selbstständigkeit führt. Ich habe so den schweren Verdacht, immer wenn Menschen ein Weltbild haben und daraus ihre Handlungen ableiten, dann ist es so, wie du das machst. Und wenn es Strukturen gibt und aus dem werden dann die Handlungen abgeleitet, dann kommt raus, was du eben für kritisch hältst oder für kritisierbar hältst. Ja. Also, und dieses Weltbild, was ist dieses Weltbild genau? Selbstständigkeit, die Kinder ernst nehmen, Selbstbewusstsein. Vor allen Dingen das Selbstbewusstsein einfach auch zu fördern bei den Kindern. Kinder haben das eigentlich. Und was ja leider meistens in der Schule passiert ist, dass es ihnen genommen wird. Ja. Und dass die Kinder dann als die Sache, die sie wirklich lernen, einfach mitnehmen, wenn du so und so reagierst und dich unterwirfst und das machst, dann hast du keine großen Probleme. Das hat ja nichts mit einem eigenen Leben zu tun, sondern mit Überleben vielleicht. Ja? Oder einem Durchlavieren oder Durchschwimmen. Ist natürlich einfach und ist mir vollkommen bewusst, dass man auf der anderen Seite, wenn man sich auf die eigenen Beine stellt und versucht, etwas zu machen, ja wesentlich mehr investieren muss und mehr Arbeit, mehr Widerstand auch erleben kann. Aber an dem kann man auch wachsen. So sehe ich das sowohl für die Kinder als auch für Erwachsene. Es schadet ja nicht, wenn man die Eltern hinter sich hat. Das schadet sicherlich nicht. Und die wirst du wahrscheinlich mit selbstbewussten Kindern hinter dir haben. Also ich muss sagen, generell haben wir eine eigentlich sehr, sehr gute Beziehung zu den Eltern. Und es ist so, eine Sache, auf die ich sehr stolz bin, sind all die Kinder und Eltern, die auch nach Jahren immer wieder kommen. Es gibt bei uns jedes Jahr im Ende Juni ein Schulschlussfest. Und heurigen war das älteste Schulkind oder Ex-Schulkind 30 Jahre alt. Und die nach wie vor zu solchen Anlässen vorbeischauen und sich erkundigen oder während des Jahres einmal vorbeikommen und sagen, wie geht's euch und gibt's euch noch und es hat schon eingespart worden und was weiß ich. Wir versuchen auch sehr bewusst, die Eltern einzuladen, mitzumachen, sich einzubringen und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Dieses Risiko, das man sich einhandelt, wenn man offener arbeitet oder nicht so kontrolliert vorherbestimmt arbeitet. Risiko ist immer mit Angst verbunden. Glaubst du, dass in Österreich das auf historische Gegebenheiten zurückzuführen ist? Nationalsozialistisches Erziehungsideal, wo es einfach wirklich gefährlich war, irgendwo abzulosen in irgendeinem Bereich? Ich denke mir, das geht viel weiter zurück. Also Ja, weil das ist ja auch irgendwo entstanden. Schule in Österreich geht auf zwei Faktoren zurück. Das eine ist Beten und das andere ist Exerzieren. Und das geht auf Maria Theresia und damals die Militärakademien zurück. Damals war die Wurzel auch die Jahrgänge, die Jahrgangsklassen eigentlich kommen daher. Alle sollten gleich alt, gleich groß, gleich blond, gleich stark und am besten gleich gebildet sein, damit man ihnen Befehle erteilen konnte. 50 Minuten Exerzieren, 10 Minuten Beten. Das ist das Prinzip und an dem hat sich nichts geändert. Ich finde das ja erstaunlich, weil wir alle wissen, dass das in keiner Form mit der Auffassungsmöglichkeit von Kindern übereinstimmt. Ein Spannungsbogen, den du mit kleineren Kindern legst, ja, ist nach einer Viertelstunde, 20 Minuten komplett zu Ende. Ja. Aber es gibt immer noch diese komische 50 Minuten, 10 Minuten Pauseregel. Ja, auch die Besoldung ist ja noch nach diesen Lektionen getaktet. Ja, und es gibt ja nichts Unseligeres als diese Jahrgangsklassen in Wirklichkeit, weil sich vorzumachen, Kinder wären wegen ihres nahe beieinander liegenden Geburtsdatums in irgendeiner Form gleich, ist ja genauso, oder könnte ich alle Blonden oder Blauäugigen in eine Klasse setzen? Gibt es überhaupt einen Grund für einen gemeinsamen Schulbeginn? Die Kinder werden ja nicht sprunghaft gescheiter. Ich sehe, dass die Kinder zum Beispiel nach so einem Schuljahr, wenn ich jetzt einfach ungefragt sage, wir haben im September angefangen, nach etwa 10 Monaten sind sie sehr, sehr müde und sehr, sehr kaputt. Mhm. Ja? Das hat naturgemäß, glaube ich, auch damit zu tun, dass natürlich dann da Abfolgen durchgeführt werden müssen, die einfach sehr großen Druck machen. Ob das notwendig wäre, so wie diese ganzen Schlussprüfungen und das und das und das musst du alles hinkriegen und das muss alles innerhalb bestimmter Zeiten sein. Mhm, ob das notwendig ist, wenn es aufgebrochen wäre, ist die eine Frage. Ob es notwendig ist, dass man 2 Monate dann frei hat, und nicht unter dem Jahr vielleicht öfter mal, ich kann es nicht sagen. Ich meine, ich denke mir oft, habe mein ganzes Leben bis auf die ersten 6 Jahre nur Schule erlebt. Also eigentlich diesen Rhythmus sehr verinnerlicht. Und das ist für mich manchmal ein seltsamer Moment, wenn ich mir denke, ja, meine ganzen Freunde müssen arbeiten im Sommer oder so. Was nicht heißt, dass ich es nicht täte. Aber es ist ein eigenartiges Leben. Auch. Ja, eigenwillig, weil der Schulbeginn ja nicht notwendigerweise im September sein muss. Der könnte ja auch Ostern sein. Ja. Und warum überhaupt nicht die Ferien verteilen aufs ganze Jahr und immer in die Schule gehen, irgendwie mit Pausen dazwischen? Na gut, das werden wir wahrscheinlich nicht lösen. Ja. Kann man. Wie schaut denn so ein Schultag aus bei dir? Du hast jetzt eine dritte Klasse? Nein, es gibt in Wien diesen sehr erfolgreichen Schulversuch der Mehrstufenklassen. Ja. Es gibt im Wesentlichen die mit Integration dabei. Und man kann sowohl integrativ, also mit behinderten Kindern arbeiten, als auch mit allen anderen. Es bringt für alle Vorteile. Und zwar was? Die Altersstufen zu vermischen. Die Altersstufen zu vermischen. Und dabei muss man noch einmal festhalten, es geht nicht darum, dass eine Art Abteilungsunterricht eingeführt wird, so wie es oft in Landschulen einfach notwendig ist, weil es zu wenig Kinder gibt, sondern es geht wirklich darum, dass man einen reformpädagogischen Schwerpunkt dahinter setzt, wie eben Freinet oder was auch immer, und die Kinder in ihren jeweiligen Fähigkeiten in einer Art von Familie zusammen miteinander arbeiten können. Natürlich ist es so, dass es manchmal, wenn die Viertklässler, die ja genauso wie jede Regelklasse Schularbeiten schreiben müssen, wenn die das tun, dann gehen wir hinüber und machen das genauso in Ruhe, wie es sonst in einer Klasse auch stattfindet. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Bereiche, wo alle zusammen sein können und wo sich auch, ganz egal wie alt die Kinder jetzt sind, gegenseitige Beziehungen, Beeinflussungen, Inspirationen und so weiter ergeben. Es hat einen ziemlich familiären Charakter einfach. Und das ist eine Qualität, die meiner Meinung nach in weiten Teilen immer geringer geworden ist und der es entgegenzuwirken gilt. Konkret heißt das, ihr arbeitet an einer bestimmten Sache und Kinder, die dazu passen oder dazu passen wollen, die das lernen möchten oder lernen können, lädst du ein? Ich habe einmal runde Tische im Klassenraum. Ich sehe da jetzt einmal 3 große runde Tische, ein Sofa, Computerstation, dein Schreibtisch. Es gibt auch eine Tafel, die scheint aber wirklich langfristig schön beschriftet zu sein. Also da wird man nicht täglich herumlöschen, wie es ausschaut. Es gibt einen Schreibtisch mit 2 Plätzen am Fenster, einen sehr schönen Bauernkasten und Mandolinen. Ein Wohnzimmer. Also man lebt hier. Ja, es ist auch so. Und da sind jetzt ein Haufen Kinder herinnen. Ja. Die kommen in der Früh um 8. Kommen um 8 und haben hoffentlich gefrühstückt. Das ist immer die Hoffnung. Ja. Das erste ist einmal ein Kreis. Ein Kreis. Und zwar, weil einfach. 2 Kreise oder 3 Kreise oder ein großer? Ein großer Kreis. Die Tische sind ja so gebaut, dass man sie auseinanderziehen kann. Haben wir übrigens entwickelt auf einem Mathematikseminar. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. 8 gehen da. 8 Ecken. Wie kriegen wir möglichst viele Kinder an einen Tisch, sodass sie noch arbeiten können? Ja, aber es geht nicht darum, dass so viel Platz da ist, dass man den ganzen Tag hier sitzen muss. Ja. Weil das Sitzen an einem Platz ist nicht wirklich notwendig. Ja. Das ist gut, wenn du eine Sache schreiben musst, aber sonst kannst du dich überall hin bewegen und es sollte auch diese statische Geschichte aufbrechen. Ja. Die sonst mit nach vorne gerichtet in den Regelklassen oft stattfindet. Es gibt einen großen Kreis, in dem die wichtigsten Sachen für den Tag besprochen werden. Da werden die Tische an den Rand geschoben. Die werden zur Seite geschoben. Die Sessel im Kreis. Aufgestellt, dass das für, lustigerweise für die Kinder wichtig ist. Sie wollen gerne wissen, wo sie sitzen. Mhm. Das heißt, wir machen mal einen Plan mit, okay, dann sitzt ihr so und so, passt euch das? Ja, passt. Es ist wichtig, diesen Platz als einen, als etwas Eigenes erfahren zu lassen für die Kinder. Aber Runde auch. Sie kommen herein und da sind die Sessel schon aufgestellt oder Sie stellen die selbst hin? Die Ersten, ja? Die kommen, fangen an aufzustellen. Aufzustellen, ja. Dann sitzt sich jeder mal zufällig auf dem Platz, wo er gerne sitzen möchte. Setzt sich mal dorthin. Sie haben mittlerweile eingeteilte Plätze und sagen, okay, warte, Moment, das ist meiner, ich setze mich okay. Dort. Also ja. Stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil, es spart oft viel Zeit. Ja? Und es ist offenbar, es kommt Ihnen auch entgegen. Verschiebt sich manchmal, dass wer dann verschiebt sich dort dann manchmal, dass da Fragen kommen mit, kann ich eigentlich, würde gerne da und da. Und wenn ich sehe, ja, die zwei wollen gerne beieinander sitzen, was ist die Folge? Es wird nur mehr geredet, sage ich, dann geht's halt nicht. Ich meine, wir setzen uns ja nicht aus Fadess in den Kreis, sondern da sollen Sachen schnell geklärt werden, das und das ist heute los oder habt ihr eh nicht vergessen, morgen ist Ausflug und ihr wisst, wir müssen heute um 10 Uhr dort sein. Und das ist die Besprechung zu Beginn. Das ist eine Besprechung zu Beginn und auch die Möglichkeit, Sachen einzubringen. Wir laden die Kinder auch immer wieder ein, bringt was mit, sagt was her. Mhm. Was oft sehr lustig ist, wenn da irgendwas mitgebracht wird und dann, wie heißt das jetzt? Mhm. Ja. Keine Ahnung, weiß man nicht und so weiter und so fort. Eine tägliche Sache, so dass es nicht einmal in der Woche oder einmal im Monat abgehalten wird. Sondern dann immer, ganz man weiß genau. Es ist immer, du kannst es in der Früh, es ist eine Sicherheit. Es ist eine ganz regelmäßige Sache. Es kann sehr kurz sein, manchmal dauert es länger. Was heißt länger? Eine Stunde? Na, eine Stunde ist schon viel, viel zu lang. Manchmal ist es wirklich so, dass in, was weiß ich, 10 Minuten ist, man schaut, wer ist da, wer ist nicht da, weiß jemand irgendwas von dem und dem. Mhm. Heute ist eh nichts Besonderes, ihr wisst, wir haben bis 12, wir fangen wir gleich an. Mhm. Und dann singen wir oft in der Früh. Mhm. Das ist sicher 3-mal in der Woche, dass in der Früh dann gesungen wird. Mhm. Eher nicht später so, sondern machen wir so. Mhm. Und dann geht's los mit, Tische werden aufgebaut von den Kindern, setzen sich hin, manche teilen aus. Die Verbesserungen, die es vom Vortag gibt, das wird meistens als erstes gemacht. Ich weiß dann, Kollegin weiß dann natürlich, was nicht verstanden wurde, was nicht funktioniert hat. Auf das kann man sich wieder beziehen. Aber beziehen wieder im Einzelgespräch in dem Fall, oder? Im Einzelgespräch. Oder wenn es mehr betrifft hat in einer kleinen Gruppe. Das, ja, zum Beispiel im Augenblick ist die schriftliche Subtraktion. Mhm. Ein großes Thema noch für die Drittklässler, weil sie immer wieder vergessen, wie das geht, beziehungsweise da gibt es dann Kulturclashes, weil wir ergänzen. Mhm. Und, drei und wie viel ist sechs? Genau. Drei und drei ist sechs. Und es gibt aber durchaus, in der Türkei würde man wirklich subtrahieren. Aha, die sagen dann 6 minus 3 und die wissen dann, das Ergebnis funktioniert ist 3. Es funktioniert alles anders, als das mit dem Ergänzen läuft. Und besonders, wenn Eltern dann helfen wollen, erklären die das in ihrer Art und ich erkläre es einmal so und die Kinder kennen sich im Endeffekt dann kaum noch aus. Also das muss man, solche Sachen muss man einfach berücksichtigen, beherzigen und schauen, wie man das löst. Dann schnappe ich mir die ganze Gruppe und wenn es geht, mache ich mal aus, dann gehe ich mit denen rüber auf 20 Minuten oder was, gehen wir es in Ruhe noch einmal durch. Rüber heißt in einen anderen Klassenraum, wo es... Ein Zusatzraum, ja. Wo man einfach eine Gruppe... Mit der Gruppe, ja, ohne gestört zu sein oder sagen, ich brauche das jetzt für so und so viel. Einfach ganz gezielt Probleme wie das besprechen kann. Die anderen Kinder wissen ja, was zu tun ist und die meistens ist das, was gearbeitet wird, auch schon vorbereitet, ausgeteilt. Also das heißt, sie haben zu tun. Als Volksschullehrer plant man ein Jahr schon immer im Voraus. Ziemlich gut. Ich komme immer weiter weg von diesen verlangten und ich finde aus völlig falschen Gründen, eben nur aus Kontrollmechanismen, gewünschten Jahresplanungen. Wie willst du planen, was im Mai wichtig ist? Natürlich kann ich in irgendeiner Form sagen, ja, es gibt einen jahreszeitlichen Ablauf. Ich werde mich vielleicht nicht im Juli hinsetzen und über Eis und Schnee reden. Aber alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Es kann sich ja wirklich wie die Wege vorangehen. Man weiß ja, wo man die Klasse oder das Kind verlässt und es entwickelt sich eine gewisse Dramaturgie und auch vielleicht eine Langeweile in einem bestimmten Bereich, dass man dann eine andere Methode einsteigt. Und wie soll man das vorher wissen? Und manchmal sind einfach Anlässe da, die nicht planbar sind. weil sie einfach eintreten und dann muss man auf das reagieren und da gibt es keine Planung dafür. Also wichtig ist, die Augen offen zu halten und einfach zu schauen, wo sind die Kinder, was passiert, was geschieht. Oder Dinge einzubringen, die einen selbst betreffen. Meine Tochter hat vor einem Jahr ihr erstes Kind bekommen und natürlich haben viele andere Kinder auch Geschwister bekommen und dann sind auf einmal Schwangerschafts- und Ultraschallfotos aufgetaucht. Und naja, also warum nicht? Dann wird das auf einmal ein wichtiges Thema. Und musst du da im Hintergrund überwachen, dass sie dann nach 4 Jahren dann doch alles gelernt haben? Ich denke, eine Überwachung in der Form ist nicht notwendig, weil das kriegt man mit. Der Lehrstoff ist im Grunde überschaubar. Und es ist unwahrscheinlich, dass man die Mitvergangenheit nicht mitkriegt. Das ist, ja, das kann es nicht sein. Es ist ja vollkommen egal, an welchem Thema oder in welchem Bereich man die Mitvergangenheit lernt. Dass die ein Eckthema ist, genauso wie eine der Grundrechnungsarten. Es wird mir nicht passieren, dass ich vergesse, ihnen irgendwas in der Hinsicht beizubringen. Es ist eher so, dass ich mir wahrscheinlich mehr Gedanken über diese Dinge mache und immer wieder auch im Lehrplan nachschaue, was da eigentlich drinnen steht, als Lehrer oder Lehrerinnen, die sich auf Schulbücher verlassen. Denn viele glauben ja, dass das, was im Schulbuch steht, den Lehrplan abdeckt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Da wird ja nur ein Teil abgedeckt. Und der geheime Lehrplan heißt es immer. Aber das ist Schulbuch. Viel weniger drinnen, als eigentlich der Lehrplan verlangt. Und darum denke ich mir, befasse ich mich wahrscheinlich intensiver mit dem, was da noch kommen könnte. Und ich muss sagen, es hilft auch sehr viel gegen die Langeweile. Ich könnte es mir nicht vorstellen, Jahr für Jahr irgendwie ein Buch durchzublättern, immer wieder, immer wieder. Aber ich sehe da schon eine weltanschauliche Komponente. Wenn man sagt, wir entwickeln das vom Kinde aus, ja, oder wir entwickeln das Kind in eine Richtung, wo wir das Ziel definieren. Also passt sich die Gesellschaft den Menschen an oder der Mensch der Gesellschaft? Ja. Und da gibt es wahrscheinlich wirklich weltanschauliche Positionen, die mit viel Verständnis durchaus verständlich sind. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert über den Begriff Konservatismus. Es ist einfach wichtig, wenn ich einen Wald besitze, dass ich den nicht jedes Jahr umgrabe. Also es hilft dann schon sehr, wenn ich Beständigkeit in irgendeiner Weise in meinem Leben und Erleben habe. Und natürlich hilft es dann, wenn ich die Kinder in diese Richtung auch anleite, sich zu entwickeln. Aber dann muss ich immer Waldbesitzer sein. Ja, viel von dem, was an den Projekten, die ich mache und mit den Kindern mache, wurden ja ständig durch die Kinder immer wieder überprüft. Das meiste sind wirkliche Langzeitprojekte. Gutes Beispiel ist das digitale Tagebuch. Das elektronische Tagebuch. Ja, das heißt digitales Digital. Tagebuch. Es geht zurück ins Jahr 2000. Ich habe mir damals gedacht, es wäre doch interessant. Ich hatte gerade so eine erste Digitalkamera, ein bügeleisengroßes Teil, in das man Disketten schieben musste. Wunderbar, man musste nicht mehr warten eine Woche, bis da irgendwas an Bildern kommt, was dann vielleicht brauchbar ist. Es wäre doch interessant, jeden Tag eine kurze Geschichte oder einen kurzen Bericht mit einem Text, ein Bild und Audio zu machen über irgendetwas, was da in der Klasse passiert. Ein Gedanke dabei war natürlich, wie kriege ich die Kinder dazu, dass sie sprechen, dass sie einen Text formulieren, dass sie sich überhaupt überlegen, was könnte ein Anlass dafür sein. Und mir gedacht, probier es mal aus. Und habe mir gesagt, okay, 2 Monate setze ich dafür an, den Mai und den Juni. Dachte, damit ist es erledigt. Und im Herbst war es überhaupt nicht erledigt, weil die Kinder gesagt haben, no way, was ist? Weiter. Mein Leben geht weiter. Und ich habe das dann einige Jahre immer wieder abgestimmt mit den Kindern. Ja, wollt ihr das weitermachen oder nicht? Es kamen dann auch oft von den Ex-Schülern Mails, ihr könnt doch nicht das Tagebuch abdrehen, macht und so weiter. Und das Tagebuch ist immer einsichtig über Internet? Das Tagebuch ist mehrfach da. Das Tagebuch ist als Ausdruck vorhanden. Das Tagebuch ist immer im Internet. Ja. Und es sind auch alle Jahrgänge drinnen. Das heißt, wir sind jetzt im 13., 14. Jahr. Aha. Wir halten bei über 2200 Geschichten oder irgend sowas. Und wie entsteht so eine Geschichte? Ich überlege gerade, was war heute. Ja, das konnten ein paar Kinder nicht turnen und die anderen hatten Turnen. Und jetzt habe ich mir die 3 geschnappt und bin schnell auf den Naschmarkt gefahren in der Stunde. Und wir haben Koriander gebraucht. und haben dann ein paar Sachen mitgebracht, so Cranberries für die Kinder, und dann wollten sie für die Kollegin eine Blume kaufen. Das haben wir auch getan. Und wir haben es wirklich geschafft, einfach hinzufahren, die Sachen zu organisieren, zurückzufahren und rechtzeitig da zu sein, bevor die heraufgekommen sind. Über das ist dann die Geschichte entstanden. Und konkret setzen sie sich dann hin, tippen das? Die schönste Rose. Die schönste Rose. Mittwoch, 25. September. Das ist ja heute. Ja, das ist von heute gewesen. Wir haben am Naschmarkt die schönste Rose für Gülçin gekauft. Naja, sie haben da wirklich herumgesucht und was die dann die schönste ist, und die muss gekauft werden. Drei Mädchen am Bild vor einem Naschmarkt-Blumenstand und mit der schönsten Rose. In der Hand, ja. Ja, ja, ja. Und drunter übergeben und Gülçin lacht und freut sich. Und die anderen Kinder sind dabei und erleben das dann mit. Ja. Und es wird festgehalten in diesem Ausdruck. Und jedes Kind, das da mitgemacht hat, kriegt auch seinen Ausdruck. Das sind oft ganz heilige Sammelmappen, die zu Hause über Jahre hinweg gehortet werden. Gibt es auch hier zum Nachlesen in der Klasse. Und gleichzeitig ist das Ganze auch online. Und zwar eben mit dem vorgelesenen Text. Den kann man sich anhorchen auch. Den nimmst du auf deinem Zoom? Zoom auf, diesen Text hört man, ja. Es geht nur um ein Blitzlicht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn Kinder zu dir kommen und dann diese Mappen sehen, Monat für Monat, dass sie einfach auch einmal schauen, was haben die früher schon alles gemacht. Es ist immer sehr lustig, wenn dann auch die Kinder in den frühen Jahrgängen nachschauen und wer sind diese Fremden da in meiner Klasse? Es kommen ja dann, andererseits kommen oft Kinder aus ebenso frühen Jahren, die jetzt schon längst weg sind, die setzen sich dann auch hinten hin, holen sich ihre Jahrgänge, erinnert euch noch. Mhm. Und so. Also es ist eine Art Geschichtsschreibung. Das Ganze funktioniert, es hat sich als haltbar. Wenn ich die Kinder zwingen müsste, dann wäre es sinnlos. Es hat andere Projekte gegeben, die verschwinden dann wieder und tauchen aber wieder auf. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Sache, da hat es Anfang des Schuljahres eine Diskussion gegeben, was interessiert wen eigentlich, und ich versuche mir das mitzuschreiben, und dann saß ich vor einem Haufen von unterschiedlichen Tieren. Wir wollen über das Tier lernen. Nein, du willst das lernen. Der will das und ich will das. Und wo ich dann gemeint habe, ja, entschuldige, aber das können wir halt so nicht machen, aber wenn es dich so interessiert, da, wir haben über 600 Bücher mittlerweile angeschafft, und dann such heraus, was du findest, benutzt das Internet und mach du einen Vortrag drüber. Und das hat sich dann als das Tier der Woche etabliert, ist über Jahre gelaufen. Wir haben es auf, ich weiß nicht, 70, 80 Tiere oder so gebracht. Und dann ist das irgendwie langsam eingeschlafen. Und jetzt im Augenblick ist es gerade wieder so, dass sich ein paar Kinder sehr dafür interessieren, das könnte man ja doch machen und wie ist das gewesen, und sich anschauen, natürlich liegen die Materialien hier zur Verfügung. Mal schauen, wenn es wieder auftaucht, dann wird es wieder auftauchen, dann hat es wieder was. Eine andere Sache sind die Bilderbücher, wo du, und die stehen auf deinem Schreibtisch, auf einem sehr wichtigen Punkt, das heißt, die sind nicht weggeräumt. Da stehen zwei Holzkisten, wo so Postkarten große gefaltete Büchlein sind, die selbst hergestellt worden sind. Da sind Zeichnungen drinnen. Das sind die sogenannten kleinen Bücher. Die kleinen Bücher, die in vielerlei Techniken gemacht sein können. Ja. Es ist immer so, es gibt 5 Zeichnungen, 5 Texte. Aha. Oder 5 Bilder, 5 Texte, ein Umschlag. Das ist eigentlich 5 Bilder, 5 Texte, ein Umschlag. Das hilft schon, solche Vorgaben, oder? Im Grunde ist das eine Sache, die niederschwellig sein sollte. 5 Bilder sind auch für einen Erstklässler, eine Erstklässlerin durchaus handelbar. Ja, ja. Ich habe jetzt eins, Wien-Buch steht vorne drauf, von Tim Schen. Er ist auf einem Bild zu sehen. Und dann geht's los. Auf der ersten Doppelseite ist ein Panoramabild vom Künstlerhaus und Stadtplan daneben. Und er schreibt in seiner Schrift und drunter in gedruckten Lettern genau dasselbe: Ich kenne mich in Wien so gut aus, weil ich zu Hause am Wochenende im Internet Stadtplan nachschaue. Nächste Seite: Ich habe im Stadtplan den Verbindungsweg gefunden. Und wieder der Stadtplan abgebildet und ein Prater-Panoramabild mit dem Riesenrad und ein Bild dazu, Riesenrad in einer Schneeflockenkugel. Ich interessiere mich sehr für Wien auf der nächsten Seite. Das ist eine U-Bahn von draußen. Da steht auch dabei, wer das Foto gemacht hat. Copyright. Das ist eine U-Bahn von innen. Und hinten Tim Schen, 2006, Volksschule Ortnergasse. Und ein Schnitzel ist noch drauf mit einer Zitrone. Ist das überall drauf? Nein. Ist nur bei ihm drauf. Das ist bei Wien. Das ist ein Wiener Schnitzel. Also was mir bei diesen Büchlein auffällt, ist, es ist wie ein, man könnte das kaufen können. Es ist vom Layout so gemacht, dass mehr drinnen steckt, wie nur irgendwas reinzukleben. Es gibt das auch in unterschiedlichen Sprachen, dass oft dass der Satz in der Muttersprache oder in anderen Sprache ist. Jeder Lehrer hat irgendwann in seinem Leben oder eine Lehrerin hat irgendwann einmal irgendein Erzeugnis der Kinder zusammengeheftet und dann sagt man gerne, da hast du jetzt ein ja, Buch. Ja. Ich denke mir, das ist genau nicht. Es sollte schon auch so aussehen. Und das hat ja durchaus seinen Vorteil, weil diese Bücher, das kleine da zum Beispiel eben von 2006, das sind immerhin 7 Jahre. Ich meine, das so lange steckt das in der Kiste, wird wieder und wieder rausgeholt. Von den Kindern, die das nicht anschauen. Die das immer wieder anschauen, ja. Und zum Teil sind die auch verborgt in andere Klassen gewesen. Und das ist immer noch, es hält immer noch, es funktioniert also. Es ist nicht verschmiert, es ist nicht zerrissen, es ist nicht kaputt. Es ist mit einem normalen Tintenstrahldrucker auf einem normalen Zeichenpapier ausgedruckt. Ja, es funktioniert einfach. Also das ist etwas, was ein einfach zusammengeheftetes Teil nicht tut oder irgendwie zusammengeklebt. Es hat außerdem die Möglichkeit in der Form, dass ich es wieder reproduzieren kann. Du kannst es, wenn es abgelutscht ist, wieder ausdrucken. Wenn es kaputt ist, dann drucke ich es neu aus oder ja, dann kann ich das machen. Oh Gott, das Albtraumbuch. Das Albtraumbuch zum Beispiel ist wieder ganz anders entstanden. Da war genau vorgegeben, was die Geschichte ist und welche Bilder gemacht werden mussten. Plötzlich nimmt mich ein Mann mit Kapuze mit nach Hause. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber er war zu stark. Warum ist das Ü natürlich plötzlich größer? Bei dem zum Beispiel habe ich die Üs besonders hervorgehoben. Ah ja, plötzlich auch, ja genau. Ja, das sind die Umlaute immer wieder. Das sind Sachen, wo ich mir denke, ich kann mich auch spielen. Die Kinder spielen, ich spiele, es geht sich was aus. Also, und sie waren ziemlich stolz drauf und glücklich und... Die Frage ist, was geschieht eigentlich damit? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist allein die Tatsache wichtig, dass es sein darf, dass es entstehen darf, dass ein Kind auch zum Autor wird. Man kann es anschauen, man kann durchblättern, erinnert euch noch, damals haben wir das und das. Es ist eine Art der Dokumentation und das können die Kinder dabei auch lernen, dass eben etwas dokumentiert werden kann. Ich sehe da auch wieder eine weltanschauliche Komponente, dass man praktisch nicht konsumiert die Geschichten, die andere geschrieben haben, sondern produziert. Und dass es eben zum Produzieren sichtlich auch mehr braucht, wie eben einfach nur, wie du sagst, zusammenklammern und irgendwie das einfühlen. Also es braucht schon eine gewisse Mehrmühe. Die hast aber nicht unbedingt nur du, oder? Schon, die hast schon du. Es hat nicht unbedingt nur das Kind. Es ist klar, dass ich eine Mühe damit habe. Schon. Es ist aber genauso klar, dass das Kind eine Mühe damit hat. Wenn es einfach mühelos wäre, glaube ich, wäre es nach kürzester Zeit nicht mehr besonders interessant, weil dann lässt sich so beliebig machen. Das hat mich schon immer, das bemerke ich auch jetzt immer, dass die Dinge, die so gemacht werden in der Schule, oft so wenig haltbar sind. Man gibt es irgendwie den Kindern mit nach Hause und es hat eigentlich wenig Bedeutung. Ja. Also ich denke, das ist auch so und es ist eine ganz seltsame Sache. Also es ist mir in vielen Bereichen immer wieder gelungen, solche Sachen auch hinzukriegen. Das ist auch eine der Rückmeldungen, die ich nach Jahren noch kriege von Kindern oder ehemaligen Kindern, die dann immer noch kommen und sich genau an diese Sachen erinnern. Und Interesse von der Schulbehörde, von anderen Ländern, von anderen Schulen? Naja, die kleinen Bücher zum Beispiel jetzt, die sind mittlerweile um die Welt gegangen. Ja. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sprachwissenschaft, Brigitte Busch hat sich sehr dafür interessiert und interessiert sich nach wie vor sehr dafür. Unter anderem auch einfach aufgrund des Umgangs mit der Mehrsprachigkeit. Nämlich für mich es nicht wichtig ist, in welcher Sprache das überhaupt geschrieben wird. Es kann jedes Kind in seiner Sprache machen. Und das ist immer ein Zusatzangebot. Ich verlange das nicht von den Kindern. Und würdest du dann das auf Deutsch dann im selben Buch dann noch übersetzen? Würde ich dazugeben. Habe ich auch gemacht, immer wieder. Ja. Es steht auch dieser Text meistens noch einmal in Druckschrift drinnen, weil ich möglichst wenig korrigiere. Das ist immer eine Abmachung zwischen den Kindern, die es gemacht haben oder nicht. Wollen sie das, dass ich drüber gehe? Mhm. Wollen sie es nochmal schreiben, wenn sie den Text auch tatsächlich handschriftlich haben? Oder wollen sie nur mir das Ganze ansagen und dann korrigiert drinnen haben? Um was geht's dann eigentlich? Also diese Dinge gilt es abzuklären. Aber auf der anderen Seite soll so ein Buch ja auch von möglichst vielen gelesen werden können. Wenn jetzt einer in flüssiger Schreibschrift oder das sehr rasch hinschreibt, dann wird ein Kind, das in der ersten ist und gerade die Buchstaben erlernt hat, es nicht lesen können. So mache ich das Spektrum weit auf. Ja. Und die Idee ist ja, schaut euch das an. Vielleicht spricht's dich mal an, vielleicht willst du das auch machen. Die Bilder ziehen ja eine zusätzliche Ebene ein, dass man eben nicht lesen muss. Aber man findet sich jemanden, was ja auch kein Problem ist, der es einem vorlesen kann. Ja, ja. Oder der Text, und das ist ein weiterer Gedanke an dieser 5-5-1-Geschichte, ist eh ohnehin so überschaubar, dass ich mich traue, ihn anzugehen und versuche, ihn zu lesen. Und nachdem ja auch hinten drinnen immer das Bild des Autors oder der Autorin ist, kann ich auch als Kind, das vielleicht nicht lesen kann, aha, das hat der gemacht, zu dem hingehen und sagen, du, was ist da jetzt? Ja, ja. Also ich versuche da möglichst viel an Verknüpfungsmöglichkeit anzubieten. Es sind Bücher auf Augenhöhe. Ja, schön. Ja. Ich habe Bücher, die dann in Finnland, in Lappland geschrieben worden sind oder in Schweden, Bücher aus Südafrika. Das Projekt ist auch in Australien und in Neuseeland präsentiert worden. Im Augenblick erscheint auch ein englischer Artikel drüber. Schaust du dir Schulen an, weltweit oder irgendwo in anderen Ländern, wenn du? Ich habe das immer sehr gern getan. Ich habe lange Zeit, es hat eine Schule in Alaska gegeben, die hatten eine Webcam, die man steuern konnte. Mhm. Und keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber durch die Zeitverschiebung war es möglich, dann, wenn ich nicht in der Schule bin, dort zu schauen, wie die Kinder kommen und was die gemacht haben. Aha. Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe mir auch immer wieder Schulen angeschaut, und was ich jetzt vor allen Dingen immer wieder tue, ist, ich informiere mich über die Schulsysteme oder wie das funktioniert. Und wo findest du ähnliche, wo du dich vertraut fühlst? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe angefangen mit praktisch nichts, war meine Vorstellung, und habe mir viel zusammengebaut, organisiert, besorgt, geschaffen. Also habe ich ein großes Herz für arme Länder und arme Schulen, so wie das in Südafrika zum Beispiel ist, wo ich dann eben so ein Projekt wie dieses anbieten kann, weil es mit so geringen Mitteln einfach möglich ist. Du brauchst nicht viel mehr als ein starkes Papier und ein normales Papier, und ein Kopierer gibt's auch dort oder einen Drucker. Also das funktioniert schon. Die große Diskussion über das finnische Schulsystem hat mich dann auch interessiert, mir das mal anzuschauen. Und da gibt's sehr, sehr interessante Möglichkeiten, Versuche und so weiter, wo es für mich allerdings ein bisschen schwierig wird, festzustellen, sind das jetzt besonders dargestellte, besonders herausgestellte Einzelexemplare, oder ist das wirklich so, dass es ein Schulsystem gibt, das ein viel besseres Output qualitativ hat als viele andere? Jetzt ist dieses Wort gefallen, Output. Ist das ein wichtiges Wort? Ich verwende es selten. Also mir ist wichtig, dass die Kinder selbstständig und mit sich selbst möglichst im Reinen herausgehen aus der Schule. Das, was rauskommt am Ende vom Tag, ist der Output. Wenn es sehr viel Sinn macht, und in Finnland macht es dann Sinn. Ja. Es ist für mich noch lange nicht gesagt, was jetzt dann genau funktioniert. Es kann sein, dass es dort wirklich funktioniert. Da muss man sehr genau hinschauen. Und ich bin mit diesen Vergleichen nicht sehr zufrieden. Aber wenn in Finnland Lehrer sagen, wenn man sie fragt, wie ist es bei euch mit Nachhilfe? Und sie sagen, Nachhilfe? Dann geht es um ganz große Grundlagen, die ganz anders gesehen wird. Bei uns steht das Fordern im Vordergrund. Mhm. Aber es sollte das Fördern sein. Mhm. Und ich denke, im finnischen Schulsystem geht es viel eher in diese Richtung. Hm. Ja, aber das ist halt ein frommer Wunsch, dass man sagt, das wäre leiwand, wenn es das bei uns auch anders geht. Ja, es wäre super leiwand, wenn alle nur Deutsch reden würden. Ja, ja. Also das habe ich auch, und das ist auch so eine weltanschauliche Komponente, das Leben in Zuständen, der Zustand 65% Deutsch oder 70%, oder das Leben im Prozess, dass es praktisch nicht darum geht, was das Endprodukt ist, der Endzustand, sondern wie kommt man auf die verschiedenen Resultate oder die Worte, und dass das das eigentlich Wichtige ist, und gerade beim Sprachenlernen. Na, der Prozess ist immer das eigentlich Wichtige. Na, sagst du. Also ja. da brauchst du aber Nervenstärke. Da muss man schon viel Vertrauen haben, wenn man den Prozess im Vordergrund hat. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, als ich in die Schule gegangen bin, in die Volksschule oder so, ist man gerade irgendwie draufgekommen, dass es doch sowas geben muss wie Plattentektonik auf der Erde. Das war sehr, sehr neu, und heute ist es Allgemeinwissen. Wenn ich mir vorstelle, wie viel nicht bekannt war und wie heute damit umgegangen wird, dann zeigt das doch, dass Entwicklung extrem notwendig ist, dass der Prozess, der stattgefunden hat, eigentlich erst etwas sichtbar macht. Und ich denke mir, da kann es ja nicht nur mir so gehen, dass mir das deutlich vor Augen steht. Aber meinst du, dass dann praktisch das überbleibt am Ende vom Tag, weil man es gar nicht verhindern kann, dass der Prozess dann eigentlich letztlich aufschwimmt und im Vordergrund steht? Ich denke mir, verhindern kann man leider sehr viel. Ja, aber auf lange Sicht, auf lange und wirklich Sicht Fett verhindern? Hat man eigentlich nicht können. Also ich denke mal, bei der Presse zum Beispiel, die hat eine Bildungsbeilage am Montag, die Presse, Tageszeitung. Und die wäre vor 10 Jahren auch noch einiges härter daherkommen, vom Inhalt her, von der Weltanschaulichkeit. Aber das ist schon ziemlich internationale Standards, was die dort berichten und schreiben. Und das kann man nicht mehr eindeutig der konservativen Ecke zuordnen, sondern das ist das, was man üblicherweise für vernünftig findet im Bildungsbereich. Mhm. Also offenbar gibt's, so wie der Techniker weiß, wenn er eine Brücke baut, ist es günstig, wenn Menschenleben in Gefahr sind, die dreimal so stark zu dimensionieren. Und wenn es nur um Maschinen geht, zweimal, dann wird wahrscheinlich die Bildung all along mit Selektion und fordern statt fördern. Ich meine, es schließt sich ja nicht aus, aber in vernünftiger Weise, das ist ja eh optimistisch, was wir da gerade. Ja, Ahnung für sich schon. Also das, ja, ich. Ich meine, alleine, dass man praktisch in einer Schule, wo wirklich, ich das auch kenne, jeder betroffen schaut, 10 Sprachen in der Klasse. Also ich würde meine Kinder sofort in eure Schule schicken, weil einfach ich diese selbstbewussten Kinder gesehen habe. Ja, aber da müssen wir uns einer Sache bewusst sein. Du würdest das wahrscheinlich tun. Das hatte in den letzten Jahren zur Folge, dass ich plötzlich mit verschwindend kleinem Anteil an nicht deutschsprachigen Kindern da gesessen bin. Ist das so? Weil so viele Eltern gekommen sind, die gesagt haben, hey, das gefällt mir, was du tust. Ich möchte, dass mein Kind in einer mehrsprachigen Umgebung in die Schule geht, und ich möchte meinem Kind das bieten. Und plötzlich waren sie noch dazu sehr viel schneller als alle anderen Eltern, die keine deutsche Muttersprache hatten. Und dann kommt ein sehr spannendes Thema auch zum Tragen. Ich verwende seit ich fast denken kann, kaum noch Schulbücher. Also ich denke, in Mathematik ist es absolut unnotwendig. Da habe ich eher versucht, nachdem ich mir meine Arbeitssachen selber mache, das zu reduzieren auf einzelne Probleme, die ich dann als Übungsblätter machen kann. In Deutsch ist es genau das Gleiche. Wenn ich nicht ausgehen kann von dem, was von den Kindern daherkommt, dann lasse ich viel liegen, was einfach gut wäre. Für viele Eltern ist genau das ein Riesenmanko. Und ich denke mir, das sind oft die ausländischen Eltern, die kommen und sagen, was, ihr habt nicht einmal Schulbücher? Mhm. Das war bei uns in den ärmsten Dörfern so. Mhm. Also da darf mein Kind nicht hin. Mhm. Während das für viele Wiener zum Beispiel, hey cool, ich habe mich auch immer geärgert über die Schulbücher. Ja, macht's nur. Also da prallen schon auch Welten aufeinander. Und es ist übrigens in den meisten Mehrstufenklassen so, dass die sehr, sehr, sehr hohe deutschsprachige Anteile haben und fast oft manchmal gar keine muttersprachlichen mehr. Wir haben jetzt sehr, sehr intensiv gesucht, nicht deutschsprachige Kinder bekommen. Bietet sich auch an, weil meine Kollegin ist mehrsprachig, die spricht Kurdisch, die spricht Türkisch. Also ich meine. Und ist jetzt immer noch im 15. Bezirk, der sehr vielsprachig ist. Natürlich. Und heuer ist es wieder ein bisschen mehr. Aber es ist ein ständig, ich kann ja niemanden abweisen, nur weil er Österreicher ist oder weil er eine deutsche Muttersprache hat. Das ist eine Sache, die, ich meine, das geht ja auch nicht. genauso wenig würde ich irgendjemanden abweisen, nur weil er Somalisch spricht. Also. Und in der Schule selbst verteilt sich das dann auch? Die Schule hat einen nach wie vor einen etwa 80-prozentigen Ausländeranteil oder Anteil an Kindern, die andere Sprachen sprechen. Aber ist das, was du hier mit den Sprachen machst, ist das in der ganzen Schule oder ist es eine Insel? Also diese Mehrstufenklasse, mehr Sprachenförderung? Also das, was ich hier mache, ist wirklich eine Insel. Ja. Es gibt andere Versuche im Haus. Es läuft auch ein Projekt, wo viele Muttersprachenstunden gebunden sind und wo der Unterricht in der Muttersprache zum Teil versucht gemacht wird. Und ist da viel Austausch? Gar keiner. Ja. Also eigentlich kaum. Viel von dem, was wir entwickelt haben, wie das Welt-ABC oder solche Sachen, werden dann sehr wohl von den Muttersprachenlehrern wieder eingesetzt. Ja, ja. Weltsprachen-ABC, das ist... Ich habe mir gedacht, es heißt ja immer wieder, na, du wirst ja wohl die einfachsten Wörter kennen. Ja. Du wirst ja wissen, was ein Topf ist oder was ein Kuh oder sonst was ist. In Wirklichkeit, glaube ich, weiß man das überhaupt nicht. Weil wenn ich an Topf denke, fällt mir ein anderer ein als dir. Ja. Wenn das noch dazu mit Kulturen vermischt wird, ist es noch einmal ganz anders. Und dann stößt man unweigerlich auf Konflikte mit den bei uns üblichen Schulbüchern, die immer nur irgendwelche Zeichnungen drinnen haben, in den meisten Fällen, und wo ein Zeichner versucht, halt sein verinnerlichtes Messer, seine Blume hinzumalen, die keinesfalls mit dem übereinstimmen muss, was den Kindern eigentlich passiert ist. Es stehen sehr oft Kinder da und sagen, was soll das sein? Und so. Ein Topf. Und daher habe ich mir gedacht, man muss genau von diesen Sachen ausgehen und schauen, wo sind die Bilder hinter den Wörtern? Und das kann man dann illustrieren in mehreren Bildern, das kann man dann in verschiedene Sprachen auch übertragen, wobei es schon spannend wird. Das braucht nämlich Auseinandersetzung. Es ist ja nicht so, wie landläufig oft geglaubt, das übersetzt man halt und dann ist es so. Was ist ein Becken? Also ohne, dass ich was dazu sage, kann niemand wissen, um was es geht. Ja? Körperteil, Schlagzeugteil, Schwimmbecken, Waschbecken, es kann alles Mögliche sein. Genau damit zu spielen und immer wieder dazu zu assoziieren und zu illustrieren, aber nicht zu diskriminieren, sondern gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. Und das auch sprachlich aufzuarbeiten, zu versuchen. Und das in einem ganz einfachen Sujet eigentlich, das von Kindern bedienbar ist. Und die Idee ist es mir gegangen. Und auf der Metaebene wieder mitzubekommen, wie das entsteht. Und der andere Teil ist, das Ganze ist komplett offen. Das heißt, jeder kann sich beteiligen via Internet, neue Verknüpfungen erstellen, neue Wörter erstellen, neue Bilder, Audios, Texte und so weiter und so fort. Vieles, was du erzählt hast, ist wirklich mit Sprache verbunden. Ja. Ist diese Sprache oder ist Sprache wirklich so im Zentrum als Drehscheibe oder wofür auch immer? Ich denke mir, Sprache ist... Oder ist es von dir als Person her, weil dich Sprache fasziniert und weil du Sprache zugänglich ist? Ich denke, Sprache ist einfach identitätsstiftend. Und ich stelle mir das oft vor, wie... Oder ich habe es heuer zum Beispiel gut erleben können auf dieser langen Reise von Helsinki nach Peking. Die transsibirische Eisenbahn gefahren? Ja, dass eine wirklich im Endeffekt eine Reise in die Sprachlosigkeit war. Ich bin noch dazu mit 3 Finnen unterwegs gewesen, spreche selbst kein Finnisch. Ja. Und wenn sich dann langsam nicht nur die Sprache verändert, ich kenne natürlich eine ganze Menge russischer Wörter, weil sie im Serbischen gleich sind und ich da einiges kenne. Dann von den Kindern schon gelernt hast. Dann ist auf einmal die Schrift überall kyrillisch. Das hat man dann auch relativ schnell drauf. Und dann bist du plötzlich in der Mongolei und da kommen noch einmal mehr kyrillische Buchstaben dazu, beziehungsweise eine vollkommen andere Schrift. Und dann in China ist, vorbei. Ist es vollkommen vorbei. Da musst du auf die Ohren umschalten. Das sind nicht einmal die Ohren, sondern das sind die Augen. Du musst den Leuten wirklich so begegnen auf Augenhöhe und sie dir auch, weil du bist verloren. Aber es geht. Und es geht sehr einfach, Dinge zu lösen. Das ist eine heilsame Erfahrung, obwohl auf der anderen Seite in Ulan-Ude zu versuchen, ein Zugticket nach Ulan-Bator zu kaufen, wenn du kein Russisch kannst, ist mehr als eine Herausforderung. Heilsame Sprachlosigkeit. Ich denke mir, es sollten viele Lehrer das überhaupt einmal erleben. dann würden sie vielleicht anders mit den Kindern umgehen. Eine der größten Katastrophen, finde ich noch, für Österreicher, die Deutsch als Muttersprache haben, ist die Auftrennung der geschriebenen von der gesprochenen Sprache. Ja. Ich finde, das ist traumatisch verlaufen für die meisten Menschen, die ich kenne. Wenn die eine Rede vorbereiten müssen, schreiben sie etwas auf und reden dann dieses geschriebene Wort, das sie in der Schule gelernt haben, aber sie haben es gelernt nicht fürs Reden, sondern fürs Schreiben. Diese Schriftsprache wird dann gesprochen. Ich sehe oft das Umgekehrte. Also es ist, finde ich, bedauerlich, dass viele nicht deutschsprachige Kinder ihre Muttersprache überhaupt nicht schreiben können. Und da rede ich jetzt noch nicht einmal davon, dass es um chinesische Schriften oder was weiß ich, Urdu, also Arabisch oder sonst etwas geht oder selbst Kyrillisch. Ja. Sehr viele serbische Kinder können keine kyrillischen Buchstaben schreiben oder können sie auch gar nicht lesen. Ich empfinde das schon als durchaus ein großes Problem, da jemand zwar eloquent Punjabi mit dir reden kann oder aber mit seinen Eltern, aber es nicht lesen kann. Es nicht lesen kann. Oder es auch gar nicht schreiben kann. Also ich habe gerade mit den kleinen Büchern auch solche Fälle gehabt, wo dann die Mütter gekommen sind, weil die Kinder gesagt haben, du musst mir das schreiben, weil sie es auch herzeigen wollten und das aber nie gelernt haben. Ein Phänomen gibt es, glaube ich, wirklich in Wien. Mädchen, die in der Straßenbahn, ich schätze, wie alt sind sie, 25 Jahre oder so, in der Straßenbahn hört man sie reden und sie wechseln von Bosnisch ins Deutsche, von Bosnisch ins Deutsche in einem Satz und schnattern dahin. Ich bewundere das. Das ist wirklich, ja, ist schon zu bewundern, also oder? Da gibt es nichts zu bejammern, oder? Wie bitte schafft man das, ja? Wie kann das gehen? In einem Satz geht's, und es ist für mich nicht erkennbar, was der Anlass ist, dann in die andere Sprache zu wechseln. Möglicherweise sind so Weichen wie bei der Eisenbahn. Vielleicht ein Wort, das praktisch in der Sprache ist, und dann geht's aber in der Sprache auch weiter, bis man wieder aufs andere Gleis wechselt. Ja, oft sind es einfach Begriffe, die auf der Zunge liegen und zack in der anderen Sprache daherkommen. Es ist auf jeden Fall ein Resultat von einer Mehrsprachigkeit. Ja, ja. Und ich kann da überhaupt nichts bejammern daran. Ich kann es nur bewundern, dass man in zwei Systemen so hin und her wandern kann, weil ein Phänomen, das ich häufig beobachte, ist auch eben bei den Kindern, dass wenn ich manchmal nachfrage, wie heißt das in deiner Muttersprache eigentlich, und wir reden aber die ganze Zeit Deutsch, dann ist es, als wäre das blockiert. Ja, ja. Während oft, wenn in Elterngespräche sind und die reden in ihrer Muttersprache, dann fließt das vor sich hin und es ist überhaupt kein Problem, dass das Wort daherkommt. Und so sind oft schon ganz, ganz einfache Begriffe wie weggewischt, weil so in eine Richtung sprachlich gedacht wird. Und es ist auch leider so, und das ist leider auch noch nicht ausgeräumt, viele Eltern glauben, sie tun ihren Kindern was Gutes, wenn sie zu ihnen sagen, du lern nur Deutsch und ich rede auch mit dir zu Hause nur Deutsch. Und sie können es oft nicht so gut wie die Kinder, bringen den Kindern dann oft auch falsche Dinge bei. Wir haben ja ähnliche Problematik ja auch, wenn von Dialekt auf Schriftsprache die Eltern umstellen und Eltern eben bestimmte Worte eben nicht haben in dieser Schriftsprache für bestimmte Begriffe. Ich finde auch überhaupt nichts Schlimmes an einem Dialekt. Also das ist, was das soll. Die Schweizer finden das sowieso nicht. Also ja. Aber in Österreich schaut es irgendwie anders aus. Glaub. Du hast viele weitere Projekte, die wir dann in den Shownotes verlinken können. Eine Sache ist noch, freitags wird gekocht. Ja. Da kommen dann die Mütter, Väter auch? Ja. Es ist, mit und kochen. Ich weiß nicht, auf was das eigentlich jetzt zurückgeht, aber ich mache das schon seit unzähligen Jahren. Und es manchmal, das eine Kind sage ich, 30 Jahre ist sie alt, die heuer beim Schlussfest da war, sagt dann irgendwann zu mir, erinnerst du dich noch, wie oft wir miteinander gekocht haben? Und ich musste sagen, nein. Weil ich habe es gar nicht ganz so weit zurück verbunden. Aber ja, die Idee war einfach auch wieder etwas ganz erlebbar zu machen. Also unter Kochen verstehe ich wirklich Kochen und nicht das Aufreißen einer Suppentüte, sondern wirklich sehen. Manchmal sogar kommen die Kinder früher, so dass sie zum Einkaufen mitgehen können. Manchmal entscheidet sich da erst, was überhaupt gemacht wird, weil wir schauen, was ist da. Es hat aber jeden Freitag so angefangen, dass wir es am Freitag immer gemacht haben und das halt ich gekocht habe oder meine Kollegin. Und dann ist langsam gekommen, meine Eltern könnten das auch. Während der Schulzeit? Oder vorher oder nachher? Ja, während der Schulzeit. Aha. Und dann ist das Interesse immer größer geworden. Und natürlich spannend, wenn du indische Eltern hast und dann hast Wiener Eltern und dann hast Tschetschenien. Und ja, und dann hat sich eben herausgestellt, erstens kann man wahnsinnig viel nachfragen. Zweitens ist es ganz toll zu sehen, wie Leute unterschiedlich kochen. Dann entdeckst du aber gleichzeitig wieder, aha, das heißt bei dir so, bei uns heißt es eigentlich Ravioli. Wie macht ihr das anders und wie geht der Teig und wie geht das? Und du siehst einfach viel und es findet aber alles so nebenher statt. Ich denke mir oft so wie, ja, das ist fast wie eine Wohnung und in einer Wohnung musst du einmal kochen. Und daneben macht der Bursche Aufgabe oder das Mädel. Und genauso funktioniert es auch. In einer angenehmen Geschwindigkeit. In einer sehr, sehr angenehmen Geschwindigkeit. Und es geht nicht darum, dass es alles rapzapp auf den Tisch kommen muss, sondern es ist ein Prozess. Und am Ende dieses Prozesses steht halt, dann können wir es kosten auch noch. Oder jeder kriegt seine Sache, der das will. Es hat dann Jahre gegeben, da waren einfach zu wenige Freitage im Schuljahr. Mhm. Man kann sich diese Liste, wer wann, wie, wo kocht, ist auch im Internet. Da ist ja wieder die Dokumentation nämlich. Ihr macht Foto davon, ihr beschreibt, was passiert und es passiert dann nicht einfach so und wird wieder vergessen. Gegessen. Es wird gegessen. aber es bleibt schon was über und es ist schon ein bisschen so dieses Geschick über an der Sache. Und es ist vor allen Dingen, ich denke mir, es ist sehr schön, weil es oft auch den Kontakt einfach hergestellt hat zu Leuten, die sonst eigentlich nicht gerne in eine Schule gehen. Und dann können sie hier einmal etwas zeigen, was sie einfach können. Und die Kinder applaudieren oder sind begeistert und es erleben sich auch, also viel an Kontakt mit den Eltern hat sich ungemein verbessert dadurch. Ja. Es ist ja auch eine Gelegenheit, wann als Elternteil hast du die Gelegenheit, in einer Situation, in der du eigentlich etwas relativ Natürliches tust, auch für das Kind Natürliches, einen Vormittag lang zuzuschauen, was dein Kind da macht. Ich habe so den Eindruck, dass ihr hier lebt und lernt, weil du Experte im Lernen bist natürlich und weißt, dass es sehr wohl was zu lernen gibt. Im Leben. Ja, es gibt unendlich viel zu lernen und das ist ja das Drama, dass ich im gegenwärtigen Situation des Schulsystems sehe, dass auf so viel verzichtet wird, was eigentlich da wäre. Jedes Kind bringt ja etwas mit und es ist ein beinhartes Lernen jeden Tag. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern genauso für mich. Wieso beinhart? Weil ich immer wieder in Situationen gerate, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie konnte ich das nur übersehen? Allein die Tatsache, dass ich jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren oder 8 Jahren mit meiner Kollegin zusammenarbeite, die eben mehrsprachig ist und das Ganze von der anderen Seite her kennt, hat mir Dinge klargemacht, denen ich so nie begegnet wäre. Also wie schwierig das ist, wie leicht sich etwas aus der Warte des gestandenen Österreichers oder Einheimischen großzügig sagen lässt, ja, wie oft Kinder einfach höflich da sitzen und dich nicht verstehen, aber du merkst dir zustimmen, das nicht. Ja, ja, wie sehr du schauen musst, wo Irrtümer liegen, weil Kinder Sachen gut verstehen und dann aber Dinge völlig falsch interpretieren oder nach eigenen Regeln und wie kompliziert es ist, jemandem das Vertrauen schöpfen zu lassen, dass er dich fragen kommen kann. Auch wenn er es 1000-mal gesehen hat, dass er es tun könnte oder dass sie es tun könnte. Aha. Das ist nicht leicht zu lernen und zu erleben jeden Tag. Aber das könnte einem ja auch wer beibringen. Nicht alles, aber viele, viele Sachen, die man auch wirklich in der Lehrerbildung lernen könnte. Ja, aber leider sind wir nicht so weit. Und wenn in der Ausbildung an der PH Wien zum Volksschullehrer das Thema Mehrsprachigkeit nicht einmal vorkommt, dann frage ich mich, was passiert da? Gibt es eigentlich genug Lehrer, die selbst aus einem mehrsprachigen Hintergrund kommen? Oder sind Lehrer eigentlich nach wie vor Österreicher? Ich kenne schon Lehrerinnen, Lehrer, die einen mehrsprachigen Hintergrund haben. Ich habe erstaunt irgendwann festgestellt, dass die meisten meiner Freunde mehrsprachig sind. Ja. Weiß aber nicht warum. Es ist aber die Minderheit bei den Lehrern. Zumindest, ich rede jetzt einmal aus dem Bereich, wo ich mich auskenne, bei den Volksschullehrern. Das mag in anderen Schulbereichen völlig anders sein. Weiß ich aber nicht und möchte ich aber auch gleich anmerken, dass ich das für ein großes Problem bei allen Schuldiskussionen halte, dass alle Schultypen dauernd vermischt werden. Ja, es gibt ist Unterschiede. Ganz anders. Ja. Ja. Ja. Christian, ich glaube, wir. Hast du noch was wir dringend sagen müssten? Das Problem, das ich habe, ist, dass so viel zu sagen ist, dass ich jetzt nichts Bestimmtes rauspicken kann. Hält das so Schritt bei dir, neue Ideen mit dem, was zeitlich verwirklichbar ist, oder bist du da immer im hinter den Ideen ausführen? Naja, es ist zum Beispiel eine Sache, die mir so um Weihnachten herum in den Kopf gekommen ist, mit diesen kleinen Büchern gewesen. Wie kann man das eigentlich darstellen? Weil es war auch immer wieder die Frage, wo kann man es kaufen? Und dann habe ich mir gedacht, na, darstellen, natürlich könnte man es ins Internet tun mit einem Java, wo es schön umblättert oder so, aber das ist es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, aber ich könnte es ja ganz anders machen. Ich filme die Kinder dabei, wie sie es vorlesen. Blend die Sachen ein und lass sie weiterreden. Und daraus ist dann zum Beispiel ein eigenes Projekt entstanden, die kleinen Bücher online, wo ich am Anfang nicht gedacht habe, dass das so ein Riesending wird. Und jetzt sind 249 Bücher online. Das sind 249 Filme, die gemacht worden sind und so weiter. Also es ist eine Menge Arbeit. Es passiert mir oft, dass so eine Idee da ist und dann macht es rusch und es verwirklicht sich nahezu von selbst. Und erst im Nachhinein merke ich, wie viel Arbeit drin gesteckt ist. Und du lebst offenbar wirklich nicht in dem Bewusstsein, dass etwas fertig werden muss. Nein, ich wüsste auch nicht wann. Es gibt schon eben diese Momente, wo ich sage, okay, dann hat sich das mal ausgelebt soweit. Oder ist es einmal so weit, dass es zumindest verschwindet oder in den Hintergrund geht. Aber so richtig fertig, bei all diesen Dingen ist kein Ende mit eingeplant. Das Ende ist dann da, wenn es nicht mehr anspricht, wenn es nicht mehr benutzt wird. Danke, Christian Schräger. Volksschule Ortnergasse in Wien im 15. Bezirk. Danke für das Gespräch mit dir. War fein. Danke dir. Das war Lob und Tadel, der Podcast aus der Schullandschaft aus Wien. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Thank you.